الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه، واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، من ليب مقشفستم إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir haben alle gestern gesehen, was in Solingen stattgefunden hat zwischen unseren Brüdern, unsere Brüder vom Millatu Ibrahim, unsere ehrenwerten Brüder und die Kreuzzügler von der deutschen Kreuzzüglerpolizei und die Nazis von Pro-NRW. Wir haben alle das gesehen. Doch, wie kam es dazu? Wie kam es dazu, diese Provokation war geplant von den Kreuzzüglern von Anfang an, um Allahs Ruf und Allahs Religion zu stoppen. Dies ist eine weitere Folge oder eine weitere Etappe von den Etappen des Kreuzzuges gegen den Islam und die Muslimen weltweit im Allgemeinen und in Deutschland im Speziellen. Jeder wusste, die Politiker, die Journalisten, die Bevölkerung, alle wussten, dass das Erlauben von diesen Vollidioten, dass sie sowas machen dürfen, dass das zur Eskalation führen wird. Doch sie haben das zugelassen. Sie haben das zugelassen, weil sie diese Eskalation haben wollen. Und sie dachten, dass sie uns damit schwächen. Sie dachten, dass sie uns damit fertig machen. Sie dachten, dass die Muslime in Deutschland, immer noch schlafen. Sie dachten, dass die Muslime in Deutschland immer noch Angst haben. Sie dachten, dass wir noch immer so sind, dass wenn es nahe zur Eskalation kommt, dass wir den Weg zurückgehen. Das war die Situation. Das war die Situation jahrelang. Wie oft wurden wir beleidigt? Wie oft wurde Allah beschimpft? Wie oft wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam beleidigt in Deutschland? Wie oft wurde eine Muslime angespuckt? Oder ja sogar geschlagen. Wie oft und wie oft und wie oft und wie oft. Doch, Alhamdulillah, diese Zeit ist vorbei. Diese Zeit ist vorbei, dass wir mit der Erniedrigung uns zufrieden geben. Diese Zeit ist für immer vorbei. Und wir vom Millatu Ibrahim haben uns geschworen, dass wir niemals es zulassen werden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beleidigt wird. Vor allem nicht vor unserer Haustür. Vor allem nicht vor unseren Augen. Wir waren nicht diejenigen, die zu diesen Nazis gegangen sind. Wir waren nicht diejenigen, die provoziert haben, wie sie immer sagen. Wir waren dieses Mal und jedes Mal nicht diejenigen, die gehetzt haben. sondern das waren sie. Mit Erlaubnis und Schutz von der Regierung. Mit Erlaubnis und Schutz von ihren verfolgten Demokratie und Gesetzen. Und was viele Muslime nicht wissen, ist, dass wir bemüht waren, diese Eskalation zu verhindern. Wir waren sehr bemüht, diese Eskalation zu verhindern. Und ich persönlich habe in mehreren Gesprächen mit dem Staatsschmutz, mit Vertretern von dem Staatsschmutz, in mehreren Gesprächen betont, dass sowas nicht erlaubt werden darf. Und ich habe in mehreren Gesprächen mit denen betont, dass wenn das geschieht, zur Eskalation führen wird. Doch anscheinend dachten sie, wir reden nur. Anscheinend dachten sie, dass sie es geschafft haben, die Muslime zu spalten und dass sie es geschafft haben, uns einzuschüchtern. Doch nein, Wallahi nein. Warum sind unsere Brüder auf die Straße gegangen? Viele würden jetzt sagen, warum seid ihr überhaupt rausgegangen? Liebe Geschwister, diese Leute kamen fast wöchentlich vor unserer Haustür. Vor unserer Haustür und haben gehetzt. Haben mehrmals gehetzt. Doch wir, wenn es um persönliche Beleidigung gegangen ist, haben wir uns in Geduld geübt. Wenn es um allgemeine Hetzerei gegangen ist, haben wir uns in Geduld geübt. Doch dieses Mal ging es um unseren edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dies ist eine rote Linie. Und dies ist eine rote Linie. So haben die Brüder beschlossen. So haben die Brüder an dem Tag beschlossen, dass sie nicht zuschauen wollen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor ihrer Haustür und vor ihren Augen beleidigt wird. Sie haben sich beschlossen, dass sie lieber sterben, als dass sie zusehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam beleidigt wird. Und dies ist eine Sache, für die sie Respekt verdienen. Diese Brüder, diese ehrenwerten Brüder verdienen Respekt dafür, dass sie die Ehre des Propheten sallallahu alaihi wasallam zum ersten Mal in Deutschland verteidigt haben. Zum ersten Mal geschieht das in Deutschland. Da können die Leute reden, was sie wollen. Doch schauen wir uns an, wie es in der Scharia ist, wie es in den Islam ist. Was hat Allah und sein Gesandter gesagt? Wie ist die Haltung der muslimischen Gelehrten? Übereinstimmen, sagten die Gelehrten, dass man niemals zulassen darf, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beleidigt wird. Niemals. Das darf man nicht zulassen. Und wenn man sich in der Lage sieht, das zu verhindern, dann ist es Pflicht, dass man das verhindert. Und das, was die Brüder taten, Wallahi, das ist das Mindeste. Das ist das Mindeste. Und diese Brüder, Wallahi, schämen sich. Wir alle von Millatu Ibrahim schämen uns, dass wir nicht noch mehr für den Propheten sallallahu alaihi wasallam tun konnten. Aber es genügt. Es genügt uns vor unserem Herrn, dass wir alles getan haben, was in unserer Macht stand. Wir haben, diese Brüder haben nicht aufgegeben, bis sie alle gefallen waren. 81 Brüder von Millatu Ibrahim wurden festgenommen und Alhamdulillah auch wieder freigelassen, während die Ermittlungen noch weiterlaufen. Diese Brüder alle waren edle Brüder. Sie sind nicht rausgegangen. Sie sind auf der Straße nicht rausgegangen, weil sie Geld haben wollten oder weil sie irgendwas haben wollten. Sie sind auf der Straße rausgegangen, um ihre Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kundzutun. Sie sind auf der Straße rausgegangen, um die Menschen zu warnen vor das, was sie erwartet, wenn sie den Islam nicht annehmen. Das ist die Dawah der Anbiya. Das ist die Dawah der Rusul. Das ist die Dawah von As-Salihin. Das ist die Dawah von Millatu Ibrahim. Das ist der Weg von Millatu Ibrahim. Und Millatu Ibrahim ist nicht etwas, was ich mir aussuchen kann. Millatu Ibrahim ist nicht etwas, wovor ich mich distanzieren kann. Allah Azza wa Jal sagt, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Und wer wendet sich von der Milla Ibrahims ab, außer wer sich selbst zu töricht erklärt hat? Und Allah Azza wa Jal sagt, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Und wir offenbarten dir, dass du die Milla, der Weg Ibrahims, folgen sollst, der als Hanif, als aufrichtiger Muslim war und nicht von den Mushrikin war. Und Allah Azza wa Jal sagt, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Ihr habt bereits ein schönes Beispiel an die Ibrahim und die Seinigen, als sie zu ihrem Volk sagten, wir sagen uns los von euch und von dem, was ihr statt Allah die Ibadah gebührt, oder wem ihr statt Allah die Ibadah gebührt. Wir machen Kufr an euch und zwischen uns und euch herrscht offenkundig, nicht versteckt, nicht in die Hinterhofmoscheen, nicht irgendwo in geschlossenen Gesprächen, offenkundig Feindschaft und Hass für immer, bis ihr alleine an Allah Azza wa Jal glaubt. Das ist die Milla von Ibrahim alayhi salam. Diese Feindschaft, diese Trennung, diese Unterscheidung muss offenkundig sein. Allah Azza wa Jalla sagt, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Offenkundige laut, was dir befohlen wird, und wende dich von den Muschrikin ab. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten wurden in Mekka nicht gefoltert und verfolgt, weil sie beteten, weil sie anders beteten oder anders die Haare hatten oder anders sich verhalten haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten wurden für diese Aqidah, die Aqidah der Unterscheidung zwischen Kufr und Islam, dafür wurden sie verfolgt und dafür wurden sie gefoltert und dafür wurden sie aus ihren Ländern verjagt und rausgeschmissen. Dafür. Das ist der Weg. Und Allah Azza wa Jal erwähnte zuerst in diesem Vers die Feindschaft vor den Hass, weil die Feindschaft das ist, was offenkundig ist, was deutlich zu sehen ist. Der Hass ist meist in den Herzen. Doch das, was man sieht, ist die Feindschaft. Und die Feindschaft ist, dass du auf einer Seite bist. Und die Feinde Allah subhanahu wa ta'ala auf die andere. Und wer mehr darüber will, soll lesen in den Texten, die wir von Millatu Ibrahim veröffentlicht haben, wie zum Beispiel der klare Unterschied zwischen dem Tauhid der Nationalisten und Tauhid der Gesandten von unserem ehrenwerten Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi. So, diese Leute kamen und unsere Brüder schworen sich, dass sie es nicht zulassen werden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor ihren Augen beleidigt wird. So, wer traurig sein will, der soll über sich selber traurig sein. Denn wallahi, ich sage zu diesen Brüdern, Rabih al-Bay'u, Rabih al-Bay'u, Rabih al-Bay'u. Erfolgreiches Handeln, erfolgreiches Handeln, erfolgreiches Handeln. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buch, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah kaufte für die Gläubigen, von den Gläubigen ihre Seelen und ihren Besitz dafür oder gegen das Paradies. Sie kämpfen für Sabilillah. Das ist die Bedingung. Sie kämpfen für Sabilillah. Nicht schauen zu. So, Rabi Halbay'u, o Brüder. Wallahi, das wird am jüngsten Tag, wenn die Nia aufrichtig war, das wird am jüngsten Tag von euren besten Taten sein. Und ihr werdet euch wünschen, dass ihr immer in dieser Ibadah und nur diese Ibadah vollbracht hättet. So, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Und geht mit erhobenen Köpfen. Geht mit erhobenen Köpfen für eure Tat. Geht mit erhobenen Köpfen für eure Tat. Denn Wallahi, ihr habt die Ehre des Propheten sallallahu alaihi wasallam verteidigt. So, barakallahu fikum. Und wir sagen, dass diese Eskalation zu vermeiden ist und zu vermeiden war. Diese Hunde vom Pro-NRW haben vor, weitere derartigen Aktionen durchzuführen, wo sie wieder mal Karikaturen von unseren edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigen wollen. Diese Leute wollen wieder den Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigen. So, ihr Muslime, steht auf, unterstützt den Propheten sallallahu alaihi wasallam, unterstützt den Propheten sallallahu alaihi wasallam, steht auf für die Ehre des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wehe euch, dass ihr Yawm al-Qiyama kommt und ihr habt die Ehre des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Stich gelassen. Wehe euch, dass ihr Yawm al-Qiyama kommt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam steht bei Al-Haud, bei dem Brunnen, und ihr wollt von ihm einen Schluck Wasser haben. Und er fragt euch, warum hast du nicht gesehen, dass meine Ehre von diesen Hunden beleidigt wurde? Hast du gesehen? Hast du nicht davon gehört? Was willst du dann sagen? Du hast dann keine Ausreden. Du kannst keine Ausrede mehr finden. Du wirst keine Entschuldigung finden. So, ich sage zu jedem Muslim und ich sage zu allen Muslime in Deutschland, vor allem die Jugendlichen, steht auf und lasst nicht zu, dass die Ehre des Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigt wird. Lasst nicht zu, dass vor euren Augen der Prophet sallallahu alaihi wasallam beleidigt wird. Diese Hunde haben vor, das wieder zu tun. So sagen wir zu ihnen, sagt zu ihnen, wa in uttum udna, und wenn ihr wieder dazu zurückkommt, kommen wir auch zurück. Wenn ihr das wieder macht, kommen wir wieder. Lasst nicht zu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in euren Städten und euren Moscheen und in euren Bezirken beleidigt wird. Steht auf und verteidigt den Propheten sallallahu alaihi wasallam, komme was wolle. So, ich sage, wenn die Politik Interesse daran hat, dass diese Eskalation nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt vermeiden wird oder vermieden wird, dann sollen sie diesen Hunden zurückpfeifen und zurückholen. und sollen sie das verhindern. Ansonsten wird es zur Eskalation kommen. Und das ist keine Drohung. Das ist ein Fakt, was sogar euer größter Vollidiot, der Innenminister, zugegeben hat. Der größte Kreuzzügler von denen, das zugegeben hat, bevor die Ereignisse stattgefunden haben. So, ich rufe die Muslime dazu auf, dass sie weiter daran arbeiten sollen, die Ehre des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verteidigen. Sie sollen daran arbeiten und sie sollen sich Mühe geben. Letztlich möchte ich all die Brüder, die ihre Unterstützung kundgetan haben, vor allem der Bruder Abu Dujana, der Bruder Ibrahim Abu Naji und Abu Abdullah und die ehrenwerten Brüder von Dawa FFM und natürlich auch dem Bruder, der Bruder Abu Hamza Pia Vogel. All diese Brüder möchte ich herzlich danken im Namen aller Brüder und Schwestern von Millatu Ibrahim. Im Namen aller Geschwister von Millatu Ibrahim sage ich euch Barakallahu fikum wa jazakumullahu anna wa anil islami wal muslimina khayr al jaza. Denn wallahi, ihr habt unsere Herzen mit Freude erfüllt, als wir gesehen haben und gehört haben, wie ihr Haq und Wahrheit gesprochen habt. Und das in dieser kritischen Situation. So barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Und ich möchte speziell den Bruder Abu Hamza Pia Vogel hier herausziehen, der trotz Differenzen, die zwischen uns und ihm stehen, darauf beharrt hat, die Wahrheit zu sagen und sich klar und deutlich zu seiner Umma, auf der Seite seiner Umma gestellt hat. Und wir sind, wallahi, nichts anderes von ihm gewohnt. So barakallahu fiik, ya akhi, wa jazakallahu khayran. Und möge Allah azza wa jal dieses Ereignis als Chance sein lassen, um unsere Reihen zu vereinen. Und wallahi, wenn diese Kreuzzügler etwas mit dieser Provokation geschafft haben, dann ist wallahi nur eins. Dann ist wallahi nur eins. Sie haben uns wallahi dadurch gestärkt. Allah azza wa jal sagt, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Allah Azza wa Jalla sagt, und seid nicht versagt, und seid nicht schwach oder versagt, ihr werdet obsiegen, wenn ihr Gläubige seid. Wenn euch Leid getroffen hat, so hat diese Leute auch Leid getroffen. Und dies sind die Tage, wir wechseln sie zwischen die Menschen ab. Und damit Allah die Gläubigen von euch erkennt und Shuhada auserwählt, und Allah liebt die Ungerechten nicht, und damit Allah die Gläubigen läutert und die Kuffar vernichtet, habt ihr etwa geglaubt, dass ihr in Jannah eintretet, ohne dass Allah diejenigen erkennt, die Dschihad auf seinem Weg führen und die Geduldigen erkennt? Das ist der Weg. Und deswegen sage ich, wallahi, diese Leute, durch ihre Provokation, wallahi, sie haben uns gestärkt. Sie haben als erstens unsere Reihen vereint. Von den seltensten Fällen, wo alle oder fast alle Brüder eine Reihe standen, egal zu welchem Verein sie gehören und egal was für Methodik sie führen, war dieser Fall. Zumindest die Aufrichtigen unter ihnen. Zweitens, dieser Fall hat klar und deutlich gezeigt, dass diese Dauer nicht nur reines Gerede ist und dass diese Dauer nicht nur Worte sind, die in einer Moschee oder in einem Video gesprochen werden und fertig ist die Geschichte, sondern diese Dauer ist Qawlun wa Amal. Ilmun wa Qawlun wa Amal. Wissen und Aussage und Tat. Das ist die Aqidah von Ahl Sunnati wal Jama'a. Eine Dawa, Worte, die nichts bewirken und deren Leute nichts dafür tun und opfern. Wallahi, das sind Totengeburte. Die werden totgeboren. Und so werden sie niemals unter den Menschen leben. Denn die Lebendigen nehmen keine Toten auf. Die Lebendigen adoptieren keine Toten. Und möge Allah Azza wa Jal mit Sayyid Qutb, rahimahullah, möge Allah Azza wa Jal mit ihm barmherzig sein, als er sagte, تَظُنُّونَ الْمَبَادِئَ لعبة أو لهوا أو متاعا يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة بالألفاظ الجميلة أو يكتب كتابا يطبع في المطابع ويودع في المكتبات لم يكن هذا أبدا طريق أصحاب الدعوات. Er sagt, glaubt ihr, denkt ihr, dass die Prinzipien ein Spiel oder Zeitvertreib oder ein Besitz ist oder ein Hobby ist, dass ein Mensch einfach so verkündet mit schönen Worten, die geordnet sind, mit den schönen Worten, mit Aussagen, die geordnet sind, mit den schönen Worten, oder er schreibt ein Buch, das in den Druckereien gedruckt wird und dann in den Bücherregalen gestellt wird. Dies war niemals der Weg der Leute der Dawa. Leute, die eine Dawa haben. Das ist der Weg. Und er sagte, inna kalimatina ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامدة حتى إذا متنا من أجلها انتفضت حية وعاشت بين الأحياء كل كلمة عاشت كانت قد اقتاتت قلب إنسان حي فعاشت بين الأحياء والأحياء لا يتبنون الأموات. Er sagt, unsere Worte werden tot bleiben, so wie die Kerzen, die sich selber nicht bewegen, fest bewegen, ohne dass sie sich bewegen, regungslos, bis wir dafür sterben. Wenn wir dann dafür sterben, stehen sie auf und leben unter die Lebendigen, unsere Worte. Jedes Wort, das gelebt hat, hat das Herz eines lebendigen Menschen durchbohrt. Und so lebte sie unter die Lebendigen. Und die Lebendigen adoptieren keine Toten. Unsere Worte, wenn wir nicht für sie sterben, wenn wir uns nicht dafür opfern, wenn wir nicht bereit sind, uns für unsere Dauer zu opfern und alles dafür zu geben und alles dafür zu ertragen, dann haben unsere Worte und unsere Aussagen und unsere Dauer keinen Sinn. Sie wird nichts verändern. Aber wenn du was sagst, und du bewahrheitest deine Aussage mit deiner Tat, dann kannst du was verändern. Dann kannst du was verändern. Es ist vorbei, o Muslime. Die Zeit ist vorbei. Auf was wartet ihr noch? Auf was wartet ihr noch? Es gibt nichts, was diese Kreuzzügler übrig gelassen haben. Sie haben unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigt, unser Herr beschimpft, unsere Frauen und unsere muslimischen Schwestern beleidigt und vergewaltigt, unsere muslimischen Brüder getötet und gefangen genommen, unsere Schwestern ins Gefängnis geworfen und erniedrigt. Und unsere Länder besetzt? Oder habt ihr etwa Kundus vergessen? Wenn ihr vergessen habt, so haben wir niemals vergessen. Und vor uns hat Allah nicht vergessen. Habt ihr etwa um Musaifillah al-Ansariya vergessen, was sie mit ihrem gemacht haben? Habt ihr geglaubt? Oder glaubt ihr etwa mit ihrer Freilassung hat sich die Sache erledigt? Wallahi, wenn ihr vergessen habt und wenn ihr vergeben habt, so hat sie nicht vergessen und hat sie nicht vergeben. Und wir haben nicht vergessen und wir haben nicht vergeben. Und vor uns hat Allah nicht vergessen. Und er hat auch nicht vergeben. Auf was wartet ihr noch? Steht auf für die Ehre des Propheten sallallahu alaihi wasallam, damit ihr Stolz und Ehre erlangt. Wallahi, ich habe heute in der Früh mit den Brüdern gesprochen, gleich nachdem sie aus dem Gefängnis entlassen wurden. Und wallahi, alle Brüder waren mit Stolz und Ehre gefüllt und haben gestrahlt und sagten, wallahi, wir wünschen uns, dass wir wieder das machen. Und wieder und wieder und wieder und wieder. Wir sind stolz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und unsere einzige Sorge ist nur, dass Allah von uns annimmt. Sie sagen, Alhamdulillah, dass die Muslime eines Tages in Deutschland aufgestanden sind. Und von den Sachen, die diese Kreuzzügler mit ihrer Provokation geschafft haben, ist, dass sie all ihre Pläne, die sie in letzter Zeit geschmiedet haben, selbst zerstört haben. Sie haben versucht in letzter Zeit, die Muslime zu spalten, indem sie welche als Salafisten nannten und andere als Moderaten und so weiter und so fort. Und so, um uns von unserer Umma in Deutschland zu trennen. Doch diese Aktion hat bewiesen, dass ihr Krieg nicht gegen bestimmte Leute sind, sondern gegen den Islam und Muslimen allgemein. Diese Leute, die die Karikaturen gezeigt haben, haben nicht den Propheten der Salafisten beleidigt, sondern haben den Propheten der Muslime beleidigt. Diese Bilder, die sie hochgetragen haben, waren nicht von Häusern von Salafisten, oder wie sie sie nennen, sondern das waren Moscheen. Sie haben nicht hochgehalten Plakate mit dem Slogan Stopp Salafisten, sondern Stopp den Islam. So dieser Krieg, wie ihr das deutlich in letzter Zeit seht, ist ein Krieg gegen den Islam. Zuerst gegen Allahs Buch und jetzt gegen Allahs Gesandten. So. Heute kommen Massen von Muslimen und viele Muslime zu den Brüdern in Solingen mit Rosen und Geschenken und freuen sich für unsere Brüder. So Alhamdulillah, der uns auserwählt hat, um für die Ehre des Islams in Deutschland aufzustehen. So, o ihr Muslime, eilt, eilt zu dieser Krawanne, eilt, eilt zu dieser Kolonne, schließt euch an, schließt euch euren Brüdern an und steht eine Reihe, denn wallahi, wenn diese Brüder heute vernichtet werden, seid ihr morgen dran. Und wir haben es vorhin gesehen, in Mönchengladbach haben sie die Brüder vertrieben und haben sie mundtot bekommen. Oder teilweise mundtot bekommen. Ja? Heute ist es Solingen und morgen ist es wahrscheinlich woanders. Ja? So steht auf, damit ihr nicht bereut an dem Tag, wo es keine Reue gibt. Und an die Kreuzzügler sage ich eine Sache. An die Kreuzzügler in Deutschland sage ich eine Sache. Wir sind keine Juden. Wir sind keine Juden. Wenn ihr glaubt, ihr könnt mit uns das Gleiche tun, was ihr mit den Juden gemacht habt. Wenn ihr glaubt, ein Muslim lässt sich in, die Muslime lassen sich in Konzentrationslagern stecken, dann habt ihr euch wallahi geirrt. Dann habt ihr euch wallahi geirrt. Denn wir sind Männer und wir sind Muslime, die den Tod leben, so wie ihr das Leben lebt. So wie ihr das Leben lebt. Und wir werden uns verteidigen. Und wir werden uns wehren. Und wir werden jede Scharia Möglichkeit nutzen, um uns zu verteidigen. Doch, eine Sache sage ich. Und das soll klar und deutlich sein. Wir haben kein Interesse an Eskalation. Wir wollen keine Eskalation. Das ist Fakt. Wir wollen keine Eskalation. Doch, ob es zur Eskalation kommt oder nicht, das entscheidet ihr. Das entscheidet ihr. Eure Taten entscheiden das. So. Wir haben euch verkündet und wir haben klar und deutlich gesagt, wir drohen hier niemanden. Doch wenn wir angegriffen werden, werden wir uns verteidigen. Und unsere Brüder werden nicht mehr zuschauen, wie ihr sie erniedrigt oder wie ihr sie tötet oder angreift. So, ich bitte und ich hoffe, dass ihr auch kein Interesse daran habt, dass es zur Eskalation kommt. Daran, das ist meine Hoffnung. Doch wisset, o Feinde Allahs, dass wir keine Angst vor dem Tod haben. Und wir werden uns verteidigen. Und wir werden zu unseren Brüdern stehen, egal welche Brüder das sind. Das sind meine Worte. Das sind meine Worte. Und mehr habe ich nicht zu tun. Mehr habe ich nicht zu sagen. Und es ist nicht, wie ihr das immer darstellt und darlegt, dass Abu Usam al-Gharib wieder droht und so weiter und so fort. Ich drohe nicht. Ich sage nur, wir werden uns verteidigen. So. Ist der Verteidiger derjenige, der droht oder derjenige, der angreift? So greift an oder greift nicht an, das ist eure Entscheidung. So, ich bitte Allah Azza wa Jal, dass er unsere Brüder reichlich belohnt für ihre edle Tat und für ihre edle Haltung. Und möge Allah Azza wa Jal die Verletzten von ihnen heilen. Und möge Allah Azza wa Jal uns und sie standhaft auf diesem Weg sein lassen. Und ich bitte Allah Azza wa Jal, dass er die Herzen der Muslime öffnet und sie auf seinem Weg festigt und dass er uns anwendet und nicht ersetzt mit jemandem anderen, der besser als uns ist. Und ich bitte Allah Azza wa Jal, dass die Jugend der Muslime für die Ehre des Propheten sallallahu alaihi wasallam aufstehen. Allahu musta'an. Ich bitte Allah Azza wa Jal, dass er von uns und unser Blut und unser Besitz und unsere Ehre nimmt, bis er zufrieden ist. Ich bitte Allah Azza wa Jal, dass er uns die Shahada fi sabilihi gewährt. Ich bitte Allah Azza wa Jal, dass er uns die Shahada auf seinem Weg gewährt. Ich bitte Allah Azza wa Jal, dass er uns die Shahada auf seinem Weg gewährt. Und ich bitte Allah Azza wa Jal, dass er unsere gefangenen Schwestern und Brüdern befreit und uns auf seinem Weg festigt. آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.